Abschnitt 31 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Hundstage 1. Nun dreht sich die Stadt nicht mehr wie ein Wald, an dem vorbei die Wagen eines Zuges rasen. Die Straßen überklafft ein breiter Spalt, die Häuser sind wie Bälle aufgeblasen. Fahlgelb, fast ausgelöscht, verdirbt das Bunt der langen Fensterfronten, Fleischerläden sind zugehangen, wie ein Bart verwachsener Mund, und Drähte schaukeln, schlaffer noch als Spinnwebfäden. Viel Stufen führen nieder, wo die Luft zu Schnee gefriert, Kanäle kletten mit Bleigewichten die erbrochene Gruft. Emporgehoben, auf den höchsten Stand, senkt das Gestirn herab, ein schnelles Plätten von Eisen über weißes Band. 2. Auf den Balkon verbannt und schamlos nackt, lässt man den Blick durch Häuserlücken fluten, die Dächer rauchen nicht mehr steil im Takt, durch hohlen Himmel stampfen die Minuten. Man wünscht den Wind, der kühlen soll, schnell nah, die Lungenpfiffe trocknen Zung und Gaumen, in Schläfen hackt sie's fest wie Eisendaumen, und plötzlich ist die dunkle Wolke da. Ist da wie ein Geschwader von Husaren, mit Lanzenblitz und dröhnen Huf an Huf, in einen unsichtbaren Feind zu fahren. Und fährt vorbei, ein abgebrochener Ruf welkt in Alleen, glasig schneckt der Tag, die Stadt gähnt wie ein leergewürgter Taubenschlag. Ende von Hundstage.